WDR Zeitzeichen. Stichtag heute, 12. Januar 1967. Professor Bedford wird tiefgefroren. In den Tiefen des Weltraums befand sich der Körper von Professor Jameson in seiner Raketenkapsel auf einer endlosen Reise. Seit den Pharaonen hatte die Menschheit nach einem Mittel gesucht, um die Toten vor dem Zahn der Zeit zu bewahren. Und eines Tages hatte Jameson ganz plötzlich die Antwort auf das Problem gefunden. Er würde seinen Körper in den Weltraum schießen lassen, um ein Satellit der Erde zu werden. In der Kälte des Alls bliebe er perfekt erhalten, während auf der Erde Millionen Generationen von Menschen leben und sterben würden und ihre Körper zu Staub zerfielen. 1931 erscheint die Geschichte The Jameson Satellite von Neil R. Jones im amerikanischen Science-Fiction-Magazin Amazing Stories. Wahrscheinlich wäre sie schon längst in den Weiten des Literaturuniversums verschwunden, wenn sie damals nicht einen 12-jährigen Jungen nachhaltig beeindruckt hätte. Robert Attinger. Robert Attinger, 1918 in den USA geboren, war ein Physik- und Mathelehrer und der hat 1962 sein Buch The Prospect of Immortality herausgebracht und das gilt sozusagen als die Geburtsstunde der Kryonik. Die Idee der Kryonik ist, dass man sich heute nach seinem Tod einfrieren lässt, in der Hoffnung darauf, in der Zukunft möglicherweise wiederbelebt werden zu können. Erklärt David Peter Gumbel, Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für angewandte Biostase, die sich der Förderung der Kryonik in Deutschland verschrieben hat. Ganz gleich, woran wir sterben, ob an Alter oder Krankheit. Und selbst wenn die Gefriertechniken bei unserem Tod noch nicht ausgereift sind, sollten unsere Freunde in der Zukunft der Aufgabe gewachsen sein, uns wiederzubeleben und zu heilen. So Robert Attinger in seinem Buch Die Aussicht auf Unsterblichkeit. Als es Anfang der 1960er Jahre erscheint, herrscht immenser Zukunftsoptimismus. Es gibt nichts, so scheint es, was Technik und Naturwissenschaften nicht bewerkstelligen können, wenn man ihnen nur genug Zeit gibt. Wenn wir 500 Jahre in die Vergangenheit schauen, also ins Mittelalter, damals sind die Menschen an einfachsten Krankheiten gestorben. Das sind heute Sachen, die sie tagtäglich standardmäßig in einem Krankenhaus behandeln können. Und wenn wir uns diese Entwicklung nochmal 500 Jahre in die Zukunft sozusagen extrapoliert vorstellen, dann kann es durchaus sein, dass man Menschen aus diesem Zustand wieder ins Leben zurückholen kann. Die Idee der Kryonik findet rasch Anhänger, die sich um ihre technische Umsetzung bemühen. 1967 ist es schließlich soweit, dass die erste Kryokonservierung eines menschlichen Körpers stattfindet. Wie in der Geschichte aus Attingers Kindheit ist es ein Professor, der zum ersten sogenannten Kryonauten wird. Über den Antritt seiner frostigen Reise in eine ungewisse Zukunft berichtet damals das Time Magazine. James Bedford, 73, Psychologieprofessor im Ruhestand aus Glendale, Kalifornien, der an Krebs erkrankt war, hatte schon vor Jahren beschlossen, seinen Körper durch Einfrieren konservieren zu lassen. Als Bedford am 12. Januar starb, begann sein Arzt, den Körper in Eis zu betten. Mitglieder der Cryonic Society of California verbrachten 8 Stunden damit, den Körper einzufrieren. Sie setzten künstliche Beatmung und Herzmassage ein, um das Gehirn vor Schäden durch Sauerstoffverlust zu schützen, bis es gefroren war, ließen das Blut ab und ersetzten es durch Frostschutzlösungen. Anschließend wurde Professor Bedfords Körper nach Phoenix geflogen, wo seine sterblichen Überreste in einer Kapsel mit flüssigem Stickstoff eingelagert wurden. Über ein halbes Jahrhundert nach Bedfords Kryokonservierung gibt es noch kein Heilmittel gegen den metastasierenden Nierenkrebs, an dem er starb. Doch selbst wenn es eines gäbe, stellt sich die Frage, in welchem Zustand Bedfords Körper wäre, wenn man ihn heute auftauen würde. Na, in einem schrecklichen. Die Zellen sind alle zerstört. Dieser Körper ist tot, kaputt. Also man weiß das von verschiedenen Kryonikern, wo die Anlage kaputt gegangen ist. Dann sind die dort eingefrorenen Personen aufgetaut. Und das ist fürchterlich, das ist wie ein Kadaver. Der Biologe Professor Johannes Schenkel hält die Idee der Kryonik für prinzipiell nicht realisierbar. Schenkel ist Vorsitzender der Gemeinschaft Deutscher Kryobanken. In Kryobanken, die oft Forschungseinrichtungen angeschlossen sind, wird von Pflanzenteilen bis hin zu wenige Zellen großen Embryonen alles tiefgekühlt konserviert, was tatsächlich konservierbar ist. Was man kryokonservieren kann, sind neben Flüssigkeiten und festen Stoffen kleinzellige Organe, Organellen, die kann man sehr gut kryokonservieren und dann, was vor allem das Wichtige ist, auch zu einem gegebenen Zeitpunkt wieder revitalisieren. Ich sehe nicht, dass das bei einem größeren Körper irgendwann mal möglich sein kann. Das Problem liegt in der Beschaffenheit unserer Körper, die viel Wasser enthalten. Denn Wasser bildet beim Frieren Kristalle, die die Körperzellen zerstören. Neben dem Blut müssten deshalb vor dem Prozess des Tiefkühlens auch sämtliche weiteren Flüssigkeiten im Gewebe durch eine Gefrierschutzlösung ersetzt werden. Dazu haben Sie ein ganz enges Zeitfenster. Das geht innerhalb von ein paar Minuten bei einer gleichmäßigen Temperatur von um den Gefrierpunkt bei Mausembryonen. Und das würde bei einem großen Körper, bei einem menschlichen Körper, kann man das hochrechnen, mindestens einige Tage dauern. Erst dann könnte der Prozess der Kryokonservierung beginnen, bei dem der Körper schrittweise heruntergekühlt werden müsste, bis er schließlich bei minus 196 Grad Celsius in flüssigem Stickstoff gelagert werden kann. Sie würden, um einen Körper einer Größe eines Menschen überhaupt gleichmäßig kryokonservieren zu können, rein theoretisch, weil das dann auch wieder so in gar keinem Fall funktionieren kann, auch Tage benötigen. In der Zeit, Sie müssen ja davon ausgehen, ist ein toter Körper, degradieren sämtliche Zellen. Das heißt, die werden zerstört. Sowas können Sie nie mehr zum Leben zurückerwecken. Über all diese Probleme sind sich Kryoniker im Klaren. Doch es ficht sie nicht an. Also für mich persönlich ist es einfach eine Frage der Wahrscheinlichkeit. Wenn ich mich verbrennen oder vergraben lasse, dann wird ja mein physischer Körper zerstört. Und dann ist die Chance, dass ich vielleicht wiederbelebt werden könnte, null. Weil mein Körper existiert ja eben nicht mehr. Wenn ich mich aber kryokonservieren lasse, dann ist die Chance größer null. Und jetzt kann man sich drüber streiten, wie groß dieses größer null ist. Aber auch wenn die Chance vielleicht mini klein ist, sie ist größer null. Um die Chancen zu erhöhen, tüfteln Kryoniker beständig an verbesserten Methoden und hoffen, dass die zukünftige Wissenschaft auch bezüglich möglicher Zellschäden durch den Prozess der Kryokonservierung helfen kann. Der übrigens jedem offen steht, der bereit ist, genug Kleingeld zu investieren. Also wenn Sie es besonders günstig haben möchten, dann kostet die gesamte Prozedur bei einem der Anbieter in den USA ab etwa 55.000 Euro. Da drin enthalten ist dann einmal eine lebenslange Mitgliedschaft, einmal die Kosten für die Konservierung und aber auch schon die Kosten für den Transport in die USA. In Deutschland ist die tiefgekühlte Lagerung menschlicher Körper aufgrund des Friedhofszwangs derzeit nicht gestattet. Doch auch in den USA gibt es rechtliche Grenzen. So ist eine Kryokonservierung nicht erlaubt vor Eintritt des natürlichen Todes und damit auch nicht zu Beginn einer tödlichen Krankheit, bevor der Körper durch sie massiv geschädigt wird. Überhaupt gibt es beim Akt um die eigene Tiefkühlung einiges zu beachten. Rechtlich betrachtet ist eine Kryokonservierung immer eine Körperspende an ein wissenschaftliches Institut. Dann müssen Sie auch die Finanzierung sicherstellen, entweder auf einem Treuhänderkonto oder, was ganz viele Menschen in jungen Jahren insbesondere machen, Sie sichern die kryonische Versorgung über eine Risikolebensversicherung ab. Doch über das rein Organisatorische hinaus stellen sich natürlich noch andere gravierende Fragen. Zum Beispiel: Wer entscheidet, wann der Zeitpunkt erreicht wäre, dass Sie wieder aufgetaut werden? Oder wenn man jetzt auch gerade an Corona denkt, Sie würden ja alle Dinge mitnehmen, die zu Ihrer Zeit aktiv sind. Das heißt, Sie können in 300 Jahren würden Sie die nächste Corona-Pandemie auslösen. Wäre jetzt auch noch so eine Sache, die man bedenken muss. Die Entscheidung, ob ein Kryoniker wiederbelebt wird oder nicht, die wird ja von den Menschen in der Zukunft getroffen. Und die Menschen in der Zukunft würden sich nur dann dafür entscheiden, wenn sie die Ressourcen, die Fähigkeiten, vielleicht auch eine moralische Verpflichtung dazu sehen, das zu tun. Wie also mag diese unbekannte Zukunft aussehen? Und würde es vielleicht nicht nur möglich sein, den kranken Körper zu heilen, sondern noch weit mehr, wie schon Robert Attinger hoffte? Wenn wir krank sterben, wollen wir gesund gemacht werden. Wenn wir gebrochen sterben, wollen wir ganz gemacht werden. Und wenn wir alt sterben, wollen wir jung gemacht werden. Ja, wir wollen sogar noch mehr. Wir hoffen, dass wir nicht nur so gut wie neu gemacht werden, sondern letztendlich viel besser als neu. Vielleicht ist die Technik in der Zukunft ja so weit entwickelt, dass der Geist aus dem Gehirn in einen geklonten oder einen künstlichen Körper transferiert werden kann. Einige Kryoniker gehen davon aus und lassen deshalb, und auch aus Kostengründen, nur ihren Kopf einfrieren. Die Bedingungen, unter denen Kryoniker zu neuem Leben erwachen möchten, legt jeder Einzelne von ihnen selbst fest. Zum Beispiel könnten sie sagen, dass sie nur dann wiedererweckt werden möchten, wenn sichergestellt ist, dass die Prozedur mit einer bestimmten Prozentwahrscheinlichkeit funktioniert und wo sie dann in einem Art verjüngten Körper zum Beispiel wieder aufwachen. Ich habe tatsächlich für mich die Entscheidung getroffen, also ich möchte den ganzen Körper erstmal konservieren und ich möchte eigentlich bei der Wiedererweckung nichts ausschließen. Doch gesetzt den Fall, dass alles wäre möglich. Wäre man nicht ein lebendes Fossil in dieser fremdartigen Zukunft, in der niemand mehr lebt, den man je kannte und liebte? Vor dieser Situation steht auch die Hauptfigur der Geschichte, die Robert Attinger zur Entwicklung der Kryonik inspirierte. 40 Millionen Jahre nach Beginn seiner Reise wird Professor Jameson von Außerirdischen mit Maschinenkörpern gefunden und aus seinem Kälteschlaf erweckt. Die Menschheit war schon längst von der Erde verschwunden, vor Millionen von Jahren. Eine große Einsamkeit erfasste ihn. Würde er unter diesen Maschinenmenschen einer anderen, weit entfernten Welt glücklich sein? Sie waren freundlich und um sein Wohlergehen besorgt. Dennoch erwachte in ihm eine Sehnsucht nach seinesgleichen. Also die Idee des Vereins ist natürlich auch, dass wir schon heute auch eine Gemeinschaft, eine Community bilden von Menschen, die sich einfrieren lassen möchten, mit dem Gedanken, dass wenn es funktioniert, dass man später dann jemanden hat, den man schon kennt. So David Peter Gumbel von der Deutschen Gesellschaft für angewandte Biostase, deren rund 140 Vereinsmitglieder größtenteils männlichen Geschlechts sind und naturwissenschaftlich-technische Berufe ausüben. Obwohl Kryoniker anscheinend alle Dinge theoretisch wohl durchdacht haben, drängt sich jedoch ein Gedanke auf. Ist das alles letztlich nicht nur eine Flucht vor der Auseinandersetzung mit der eigenen Sterblichkeit? Das ist ein Punkt, der leider immer wieder falsch dargestellt wird. Auch Kryoniker, die in der Zukunft möglicherweise wiederbelebt werden können, werden irgendwann sterben. Das hat einfach damit zu tun, dass unser Universum endlich ist. Der Unterschied ist nur, dass wir des natürlichen Todes sozusagen entrückt sind und wir selbst entscheiden können darüber, ob und wann wir das möchten. Wie gesagt, falls das Ganze denn tatsächlich funktioniert, woran der Biologe Professor Johannes Schenkel erhebliche Zweifel hat. Doch selbst wenn es funktionieren würde, käme für ihn persönlich eine Kryokonservierung nicht in Frage. Nein, wir haben als Menschen, als Lebewesen generell haben wir unsere Lebensspanne und die ist eines Tages rum. Jameson fragte sich, was jenseits der Blässe des Todes lag. Des wirklichen Todes, wo der Körper sich zersetzt und verwest, um in den Staub der Erde zurückzukehren. Angenommen, er würde wirklich sterben, sein eigenes Gehirn zerstören. Was wäre nach dem wahren Tod? Selbst wenn Menschen nicht sehr religiös sind, dann verfolgen doch die meisten die Idee, dass es eine Art Jenseits gibt, eine unsterbliche Seele, die in eine wie auch immer geartete Welt danach übergeht. Und dieser Gedanke, der ist sehr, sehr, sehr bequem. Aber wenn es so etwas wie eine Seele nicht geben sollte, dann wäre es doch vielleicht klug, den Körper zu konservieren und mitzunehmen. Weil dann habe ich immerhin noch eine Chance, in der Zukunft vielleicht wiederbelebt zu werden. Im Zeitzeichen erinnerte Daniela Wakonik an Professor Bedford, dessen Leichnam am 12. Januar 1967 tiefgefroren wurde. Redaktion Christoph Tiegel und Gesa Rünker. Zeitzeichen morgen über die Uraufführung des Dramas Die Räuber von Friedrich Schiller. Zeitzeichen. Täglich morgens um 9:45 auf WDR 5 und abends um 5:45 auf WDR 3. Und jederzeit hier im Netz. WDR.de.